castmal.at. Herzlich willkommen zu Akte 10. Reporter, decken für Sie auf. Heute mit dem Themenschwerpunkt Irland, live um 21.22 Uhr aus der Hauptstadt Killarney. Patrick, welche Themen erwarten uns heute? Tja, erstens einmal unser Tagesablauf von heute und wie unser neues Lied, unser neues Titellied verraten hat, werden wir heute über das Straßensystem in Irland sprechen. Genau, zum ersten Mal Tagesablauf. Wir haben umgeplant. Und zwar nur eine Nacht sind wir geblieben in der zweitgrößten Stadt Irlands, und zwar in Cork. Dort hat es uns nicht so ganz gefallen. Also prinzipiell ist es unsere Hassstadt. Und wir sind geflüchtet und haben ein ganz tolles Plätzchen gefunden. Und zwar hier im Südwesten Irlands in Killarney. Und Patrick, du kannst in ein, zwei Sätzen jetzt erklären, was hat uns denn hier so begeistert? Um es noch kurz festzustellen, wir sind nicht direkt in Killarney. Wir sind natürlich nicht in Killarney, aber in ein, zwei Sätzen erklärst du uns jetzt ganz kurz, wie wir nach Killarney gekommen sind. Okay, wir sind von Cork im Prinzip gefahren bis Macroom. Dort gab es dann eine Regionalstraße bis nach Kenmare. Und von dort haben wir einen Teil der Kerry Road, wie heißt die? Ring of Kerry, genau. So haben wir einen Teil der Ring of Kerry Route, die wir morgen komplett abfahren werden, genommen. Und zwar hinauf bis Killarney. Dort haben wir einen Aussichtspunkt, den Ladysview besucht und auch den Killarney National Park mit einigen Attraktionen, die wir auch bildlich festgehalten haben. Ja, das war schon so ziemlich. Wir sind halt dann weitergefahren zum Hostel, aber ja. Genau. Landschaftlich wirklich atemberaubend, das wird man auf den Bildern sehen, hoffentlich. Und man wird es auch sehen. Wirklich wunderschön. Und jetzt wechseln wir zu unserem Themenschwerpunkt des heutigen Abends. Und zwar zum Straßensystem, da ich ja der Fahrer bin in unserem Zweierteam. Will ich ganz kurz etwas dazu sagen, und zwar die Straßen sind prinzipiell in einem, vor allem diese, es gibt ja mehrere Arten von Straßen, also das eine ist dieser, die M oder Motorway, also ja, die Autobahn, dann gibt es die N, das sind diese bei uns die Bundesstraßen, und dann gibt es noch die Landstraßen, die mit R gekennzeichnet, genau. Und ja, der Zustand vor allem der Straßen mit dem R-Zeichen oder auch mit dem N-Zeichen sind katastrophal teilweise. Also es sind Schlaglöcher drinnen, sie sind komplett eng, sie sind teilweise mit 100 km/h Schildern angegeben, also Höchstgeschwindigkeit mit 100 km/h, wobei man auf den Straßen maximal 60 km/h fahren kann. Ja, so erlebe ich das als Fahrer. Patrick ist ein Navigator, hervorragender Navigator. Wie erlebst du die Straßen in Irland? Tja, ich muss sagen, generell kann ich dazu natürlich nicht viel sagen. Das mit den Schlaglöchern kann ich alles bestätigen. Es fehlt da halt teilweise auch die Beschilderung, dass es jetzt hier Schlaglöcher gibt. Was ich auch noch sehr seltsam finde, sind immer diese, du weißt schon, diese Hügel, die einen zum Langsamfahren dann zwingen, die teilweise an den seltsamsten Stellen sind, und dann schreiben sie auch noch, fahren sie hier 60 oder 50, und dann kommen diese blöden Hügel und da kann man das echt nur 20 km/h drüber fahren. Du meinst diese Stopper, diese km/h-Stopper in den Ortschaften? Oder meinst du die jetzt auf der Landstraße? Im Ort? Ah, okay. Gut. Es gibt, oh, mein Handy. Es gibt auf den Landstraßen teilweise extreme, ähnelt es einer Hügellandschaft. Und in den Ortschaften gibt es, wie der Patrick eben so erwähnte, künstlich gebaute Erhöhungen. Erhöhungen, um wirklich abzubremsen. Und wenn man da mit 50 km/h drüber fährt, ist das Auto meistens kaputt. Daher bitte abbremsen, wenn ihr in Irland unterwegs seid. Ich glaube, fällt dir noch etwas? Ganz kurz zur Beschilderung. Generell die Beschilderung jetzt durch das Navigator gesehen ist ganz gut, auch auf der Landkarte. Die ganzen Nummern der Straßen passt eigentlich großteils. Wo es jetzt bis jetzt Probleme gab, war eigentlich nur in Cork, ja, im verkorksten Cork, wie wir sagen. Da hat es nicht so ganz hingehauen, aber gut, mit Cork wollen wir lieber abschließen und in diesem Sinne war es das von meiner Seite heute. Gut, das war's auch. Morgen geht es eben weiter, nicht weiter, morgen geht es zum Ring of Kerry. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit Castmaler Tee und wünschen eine gute Nacht. Baba.